Hier bricht die Aufnahme ab. Wie war das nun mit der Zensur? Ganz einfach. Für jede Sendung musste ein Exposé oder ein Manuskript eingereicht werden. Auch bei Diskussionen. Deshalb hörten Sie sich oft zu gestellst an. Die Manuskripte wurden dann von dem politischen Überwachungsausschuss des Senders geprüft. Oft war das gar nicht mehr nötig, weil der kulturelle Beirat schon bei der Programmzusammenstellung entsprechend mitgearbeitet hatte oder der Intendant selbst seine Schere im Kopf benutzte.